Probeaufnahme, Louis Täter, die erste. Sie haben nicht Action gesagt. Also gut, ich sage Action. Action! Platz 5. Wir sind die Neuen von Ralf Westhoff. Kann ich hier unten schlafen, während ihr euch einfach weiter in der Küche unterhaltet? Hey, ich hab nur ein Bett. Der hat sich in mein Bett gelegt. Also wenn die alle so sind, kriege ich langsam Angst um meine Rente. Ralf Westhoffs Geschichte über die Frau und die zwei Männer um die 60, die nach 35 Jahren wieder in einer WG zusammenziehen und dabei Nachbarn einer spießigen WG junger Leute werden, ist ziemlich genaues Zeitbild. Und dabei wunderbar gespielt von den Alten. Gisela Schneeberger, Michael Wittenborn und Heiner Lauterbach. Lauterbach hatte ja kürzlich erst seine lakonische, intensive Präsenz in der kriminellen Ballade Harms unter Beweis gestellt. Platz 4. Can a song save your life? Von John Carney. Ich bin vor einem Jahr zu Hause ausgezogen und ich habe heute Abend nicht gefeiert. Ich habe mich volllaufen lassen und dann habe ich deinen Song gehört. Wollen wir ein Bier trinken? Gern. Engländerin in New York singt in einem Club. Musikproduzent auch nicht gerade auf der Höhe seiner Zeit, hört Song und rettet sich und die einsame Sängerin. Keira Knightley und Mark Ruffalo. Regisseur John Carney, der schon vor 8 Jahren mit seinem Film Once das Hohelied auf die Kraft der Songs sang, entfaltet in seinem aktuellen Film erneut die Magie der Musik. Das funktioniert, auch wenn die tolle Schauspielerin Keira Knightley keine begnadete Sängerin ist, aber eine tolle Musikerin spielen kann. Nach Can a Song Save Your Life gerne die verstaubte Gitarre aus dem Schrank holen, denn der Originaltitel des Films lautet immerhin Begin Again. Platz 3. Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit von Uberto Pasolini. London Bezirksamt Kennington, Kundenservice, John May am Apparat. Uberto Pasolini hat einen gemeinen dramaturgischen Trick. Den ganzen Film über verzieht John May, der grandiose Eddie Marson spielt ihn, Beamter der Londoner Sozialbehörde, keine Miene, wenn er Menschen zu Grabe trägt, die einsam gestorben sind. Und auch sonst nicht. Mr. May tut dies voller Mitgefühl, während sein Vorgesetzter das Credo einer neoliberalen Welt verlautbart. Seien wir ehrlich, die Toten sind tot, Beerdigungen sind für die Lebenden. Und wenn da keiner ist, interessiert das auch keinen, richtig? Also keine Beerdigung, keine Trauer, keine Tränen. Mr. May verliert seinen Job, aber bei seinem letzten Fall trifft er die Tochter des Verstorbenen. Und er lächelt. Eddie Marson fängt an zu lächeln, hat keinen Job mehr, aber lächelt auf einmal. Ein wuchtiges Kinobild, das einen Moment des Widerstands zeigt gegen die gesellschaftliche Eiseskälte. Platz 2. Madame Mallory sagt, wenn jemand sich bei ihr um einen Job bewirbt, Madame Mallory und der Duft von Curry, dann gibt's kein Vorstellungsgespräch. Von Lasse Hallström. Sie lässt sich einfach ein Omelett machen. Sie nimmt nur einen Bissen. Und dann lässt sie ihren Gaumen entscheiden. Könnte man nun Madame Mallory und der Duft von Curry mit den Geschmacksnerven erfassen, würde man einen Zuckerschock bekommen bei diesem indisch-französischen Küchenkulturkampf. Ich empfehle zum Geschmacksausgleich den Griff ins DVD-Regal zu Marco Ferreris Film Das große Fressen von 1973. Da geht's politisch vollkommen unkorrekt, schmutzig, versaut, verfressen und böse zu. Gutes Rezept gegen eine Portion zu viel Lasse Hallström. Platz 1. Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron. Monsieur Claude hat schon 3 mit einem Araber, einem Juden, einem Chinesen verheiratete Töchter. Nummer 4 will nun einen Schwarzen heiraten. Aber der ist ein echter Witzbold, oder? Glücklicherweise haben sie nicht 5 Töchter. Warum? Die 5. hätte wohl einen Roma geheiratet. Monsieur Claude und seine Töchter hat in Deutschland die 2 Millionen Besuchermarke geknackt. Ein enormer Erfolg, der natürlich zur Frage führt, warum eine französische Sozialkomödie, die den latenten Rassismus einer Gesellschaft in perfekter Inszenierung quasi weglacht, so erfolgreich ist. Vielleicht, weil die Menschen ein tief sitzendes Bedürfnis nach Harmonie haben. Keine Multikulti-Utopie, sondern den Wunsch, dass alles gut wird. Ob diese Feel-Good-Sehnsucht Basis für ein Zusammenleben sein kann, im Kino, klar.